Abschnitt 11 aus der gemütskranke Hussar und andere Militärhumoresken. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Der gemütskranke Hussar und andere Militärhumoresken von Roda Roda, später von Gerifi. Es gibt bucklige Ritter, dumme Doktors, melancholische Soubretten, Nachtwächter, die bei Tage sterben, und es hat auch einmal einen unpünktlichen Soldaten gegeben. Er hieß Peter von Gerifi, war Oberleutnant bei uns und kam überall zu spät. Darum nannte man ihn auch später. Sein Tagewerk war sehr einfach. Er stand 10 Minuten nach 7 Uhr auf, trotzdem er sich täglich vornahm, morgen punkt 7 Uhr aus den Federn zu sein, und kleidete sich an. 10 Minuten nach 8 kam er keuchend auf die Reitschule, wo er seinen Hauptmann schon fand, grüßte, zog die Uhr, schüttelte den Kopf und entschuldigte sich. Wenn er dann gerade im besten Fluchen war, kam der Leutnant der Batterie an die Barriere und bat ihn, die Leute aus der Reitschule zu schicken. Es sei nämlich schon 10 Minuten nach 9 und der Herr Hauptmann warte auf den Rapport. Oberleutnant später von Gerifi ging nach dem Rapport ins Offizierszimmer der Kantine, aß ein paar Krähenwürfel und verguckte sich in die Zeitung. Kaum schlug's 10 Uhr vom Wachturm, da sprang er wie ein Hirsch auf, und keine 7 Minuten nachher stand er bei den Fahrschullafetten, die der Herr Oberst um 10 Uhr besichtigen wollte. Richtig traf er den Obersten schon dort, grüßte, zog die Uhr, schüttelte den Kopf und entschuldigte sich. Eines Tages, bei einer ähnlichen Gelegenheit, wurde es dem Herrn Obersten zu dumm und er befahl unseren lieben Gerifi zum Regimentskommandorapport. Der fand alle Tage um 11 Uhr vormittags statt. Gerifi kam um 11 Uhr eine Minute. Der Herr Oberst erzürnte sehr und sperrte den Gerifi auf 3 Tage Zimmerarrest ein. Gerifi nahm sich's zu Herzen, kaufte sich Wein, Bücher und Briefpapier, schloss sich in sein Zimmer ein und trank, grübelte und schrieb 3 Tage. Zwischendurch frisierte er sich auf 100 Aden und schwor sich's 1000 Mal, von nun an pünktlich zu sein. Die Zeit war um und er ging den Strafvollzug zum Regimentsrapport melden. Er wurde vom Adjutanten mit homerischem Gelächter empfangen. Erstaunt sah er die Uhr an, schüttelte den Kopf. Es war doch 1/4 Stunde vor der bestimmten Zeit. Allerdings, aber er war 4 Tage zu Hause geblieben, anstatt 3er. Später von Gerifi wurde nun zu einer Art von Lokalberühmtheit. Die Herren der anderen Regimenter stießen sich mit den Ellenbogen an, wenn er vorbeiging. Gerifi kaufte sich eine Taschenweckuhr, eine Pendeluhr, eine Standuhr, einen Blockkalender, einen Wandkalender, einen Taschenkalender, ein Notizbuch, eine Patentnotizschreibunterlage und nahm einen anderen Burschen, dem er auch eine Taschenweckuhr, eine Pendeluhr, einen Blockkalender, einen Wandkalender und ein Notizbuch kaufte. Er stand um 5 Uhr auf und ging schon vor der Reitschule auf und ab, wenn die Pferde noch das Frühfutter fraßen. Er, der früher ein ausgezeichneter Schläfer gewesen und gerne einmal über die Schnur gehauen hatte, ward jetzt solid bis zum Philistertum und führte ein einfaches, stilles Dasein. Nachdem er dieses qualvolle Leben 1 Monate hindurch gefristet hatte, beschloss er, doch wieder einmal in die Gesellschaft zurückzugehen und machte Besuch bei ihrer Exzellenz, der Frau Stationskommandeuse. Sie empfing ihn mit ausgesuchter Liebenswürdigkeit, fragte ihn, wo er so lange gesteckt habe. Er habe für die Kriegsschule studiert, log er, fragte ihn, ob er noch immer so gut Klavier spiele, ob er noch immer zu spät zu kommen pflege. Er errötete sehr und bestritt, überhaupt jemals zu spät gekommen zu sein. Dann lud ihn Ihre Exzellenz für Donnerstag zum Souper. Für Punkt 8 Uhr. Er küsste der Dame die Hand und ging. Punkt 8 Uhr, Herr Oberleutnant, rief ihm die Exzellenzfrau noch nach und drohte ihm mit dem Finger. Gewartet wird nicht, wir haben viele Gäste. Er lächelte aus der Portier zurück und versicherte, mit dem achten Glockenschlage wolle er da sein, pünktlicher als alle. Um 1 Uhr legte später von Gerefy den Löffel aus der Hand, verbeugte sich und ging aus der Offiziersmesse unter dem Vorwande einer dringenden Besorgung. Er lief nach Hause und machte außerordentlich sorgfältig Toilette. Um 3 Uhr war er fertig, geladen war er für 8. Was nun? Zuerst wollte er spazieren gehen, aber er fürchtete, sich zu verspäten. Lieber blieb er im engen Galarock ein paar Stunden sitzen, als die Zeit zu versäumen. Als es 7 Uhr schlug, nahm er einen Wagen und fuhr in die Festung. Von 7:30 bis 7:45 blieb er im Wagen vor dem Hause sitzen. Um diese Stunde stieg er langsam die Treppe hinan und harrte, die Uhr immer in der Hand, die Augen unverwandt aufs Zifferblatt gerichtet, vor der Außentür stehend. Punkt 2 Minuten vor 8 läutete er und, als die Glocken draußen 8 schlugen, stand er im Salon, ein siegesbewusstes Lächeln auf den Lippen. »Exzellenz«, sagte er, als er sich vor der Dame des Hauses verbeugt hatte, »mein Vorsatz ist erfüllt, eben schlug die Uhr 8, ich bin der pünktlichste von allen.« Die Dame nickte dankend und lächelte. Mit ihr und den halbwüchsigen Töchtern unterhielt er sich eingehend von der Musik, vom Dienst, von den Naturalquartieren und vom Tanzen, als ein Diener meldete, das Souper sei serviert. Gerefy zog die Brauen hoch und sah die Damen fragend an. »Wie? Noch niemand hier?« »Sehen Sie nun, Herr Oberleutnant«, rief Ihre Exzellenz, »dass wir wirklich nicht warten.« Er bot Mama den Arm, die Töchterchen trippelten hinterdrein, und so führte er die Damen zu Tisch. Da wurde es ihm ein wenig unheimlich. Es war sichtlich nur für die Familie und ihn gedeckt. Er wollte etwas sagen, aber die Hausfrau schnitt ihm das Wort ab, indem sie ihn auf seinen Platz nötigte. Die Töchterchen machten Grimassen. Nun trat der Herr Feldmarschallleutnant ein. Gerefy verfärbte sich. Der Hausherr trug eine schlichte Bluse. Auch der lachte. »Ich glaubte«, begann Gerefy zu stottern, »es kämen.« »Was glaubten, Herr Oberleutnant?« fragte die Dame freundlich und lauernd. Später Gerefy wurde noch verlegener. »Ich glaubte, es würde eine größere Gesellschaft kommen«, würgte er endlich hervor. »Freilich«, nickte der General, »freilich erwarten wir eine größere Gesellschaft. Wir rechnen bestimmt darauf. Die anderen Herrschaften werden ein wenig später kommen. Aber kommen werden sie ganz bestimmt. Später, wie gesagt.« Gerefy war vorläufig zufriedengestellt. Man aß, trank und schwatzte. Nach einer Weile, als immer noch niemand kam, begann er wieder unruhig zu werden. Er sah nach der Uhr, nach der Tür und nach der Hausfrau. Sie merkte es. »Wo unsere Gäste wohl bleiben?« lächelte sie. Der Hausherr machte eine Miene, welche seine Töchter zu lebhafter, für Gerefy sehr drückender Heiterkeit stimmte und rief, »die Gäste werden schon kommen. Lassen wir uns nicht stören.« Man aß weiter, lachte und sah sich gegenseitig an, während dem armen Oberleutnant jeder Bissen in der Kehle stecken blieb. »Wann kommen aber die Gäste?« sprudelte er endlich beinahe heftig hervor. »Morgen«, antwortete seine Exzellenz mit triumphierender Miene. Morgen, Donnerstag, heut ist Mittwoch. Als Görifi, blutrot vor Verlegenheit, keine Antwort fand, tröstete ihn die Hausfrau. Machen Sie sich nichts daraus. Wenigstens sind Sie einmal im Leben als Erster dagewesen. Sie müssen morgen bei unserem Souper wieder da sein, Herr Oberleutnant. Natürlich ging's wie ein Lauffeuer in der Garnison herum. Später Görifi sei um einen Tag zu früh zum Souper beim Exzellenzherrn gewesen. Der Herr Oberst begegnete ihm auf dem Exerzierplatz und bat ihn, sich allen Ernstes darüber zu äußern, wie er es denn dereinst einmal anfangen wolle, das Zeitliche zu segnen. Ende von Abschnitt 11. Ende von Der gemütskranke Husar und andere Militärhumoresken von Roda Roda.